Mose die Israeliten aus Ägypten geführt hat. Geht's ja auch um Führung, gell? Da kommt also der Junge von der Schule nach Hause und die Mutter fragt, und was habt ihr im Religionsunterricht gemacht? Sagt er, ja, wir haben die Geschichte gehört, wie die Israelis da von Ägypten geflohen sind und durch die Wüste geführt wurden. Aha, sagt die Mutter, erzähl mal, wie war denn das? Ja, also da kamen sie dann, die Ägypter waren mit den Panzerschiffen hinterher, die Israelis vorm Roten Meer, die konnten nicht weiter, was haben sie gemacht? Sie haben schnell Tel Aviv angefunkt und die haben ihnen dann Amphibienfahrzeuge geschickt und haben sie die aufgebaut über dem Roten Meer und konnten sie drüber gehen und dann kamen die Ägypter mit ihren Panzer und sie wollten auch da drauf und die waren zu schwer und dann sind sie runtergefallen, alle ertrunken. Die Mutter, die stand da, hat gesagt, hat der Lehrer das wirklich so erzählt? Nein, Mama, wenn ich dir so erzählen würde wie der, würdest du nie glauben. Ja, gut, dann das erste Bild. Ist jetzt zwar nicht das Rote Meer, aber auch Wasser. Welche Gefühle oder Gedanken löst es aus bei euch? Nass? Bitte? Angst? Panik? Ich wiederhole es jetzt einfach, dass alle hören. Es wird Zeit, ja. Er hält die Stellung. Okay. Kann man auch so sehen. Bitte? Hoffentlich ist es ufernah. Aber man sieht weit und breit nichts, gell? Also kann das Ufer nicht ganz weit wechseln oder zumindest ein größeres Schiff in der Nähe, oder? Ja, also irgendwie sieht es schon aus, als ob er gar nicht weiß, ja, wo ist das Ufer, wo geht es eigentlich lang, wie komme ich jetzt am besten zurück, weil das wird schon langsam Zeit, gell, das Boot sinkt. Ja. Oder hier? Wohin? Rechts oder links, gell? Ist der rechte? Man ist auf dem Weg, aber ist jetzt der rechte besser oder der linke? Also man weiß es nicht. Ja, es zeigt einfach, man muss sich entscheiden, gell? Welchen Weg nehme ich jetzt? Weil der Wegweiser ist vielleicht zweifelhaft, ich weiß es nicht. Wir müssen jeden Tag Entscheidungen treffen. Also manche sind unbedeutend vielleicht eher, manche sind schwerwiegend und haben vielleicht einen Einfluss auf den ganzen Rest meines Lebens. Zum Beispiel die Frage nach dem Arbeitsplatz oder dem Beruf. Welchen Beruf soll man überhaupt lernen? Wie viel Geld soll ich spenden? Welchen Partner wählen? Soll ich ein Haus kaufen oder lieber in Miete wohnen? Also die richtige Entscheidung zu treffen, ist manchmal gar nicht so einfach, aber doch wichtig. Und die Bibel sagt uns, dass wir nicht auf uns alleine gestellt sind. Also wir sind nicht allein auf dem weiten Meer und wissen nicht, in welche Richtung soll ich jetzt rudern, sondern Gott sagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Und Jesus verspricht seinen Jüngern, sie so zu führen, wie ein Hirte seine Schafe führt. Die Frage ist halt, wie sieht es jetzt praktisch aus, wenn Gott mich führen will? Das kommt ja normalerweise nicht irgendwie so eine Gebrauchsanweisung oder Wegweisung da ins Haus geflattert, wo alles genau draufsteht, erstens, zweitens, drittens, viertens, oder eine Stimme vom Himmel, wird eher wohl nicht passieren. Und darüber möchten wir heute mal nachdenken an diesem Abend. Wie erkenne ich, wie Gott mich führen will oder was er will? Aber Voraussetzung ist natürlich, dass ich mich überhaupt führen lassen will. Also dass ich sage, ja, ich will Gott als meinen Führer. Und zuerst mal die Frage, von wem wird man sich eigentlich führen lassen? Welche Bedingungen muss so jemand erfüllen? Vertrauen muss man haben an ihn. Warum vertraut man ihm? Wenn es ich weiß, aber der muss es wissen, gell? Genau. Also er muss auch Gefahren einschätzen können. Gefahren, die ich vielleicht gar nicht sehe, weil ich mich einfach nicht genügend auskenne. Mein Sohn Rüdiger, der war jetzt ein paar Wochen in Peru und hat da seine Schwester besucht und hat da einige Touren gemacht, allein mit seinen Freunden. Das war aber relativ ungefährlich. Aber ganz am Schluss, der wollte noch alleine in den Dschungel am Amazonas. Er hat gesagt, Rüdiger, lass das. Lass das, ist viel zu gefährlich, du kennst dich nicht aus. Im Dschungel gibt es Gefahren, Piranhas, Krokodile, stimmt wirklich alles, gell? Anacondas und jede Menge andere Tiere, die sehr, sehr schmerzhaft sind, wenn sie einen berühren. Aber er wollte es unbedingt machen. Er hat gesagt, nee, ich nehme einen Führer. Er hat gesagt, woher willst du wissen, dass der Führer was taugt? Also mein Vertrauen in die peruanischen Führer war jetzt nicht ganz so groß, gell? Aber er hat dann gesagt, nee, das, also gibt es extra so eine Organisation, die da solche Dschungeltrips organisiert und da kann man echt sicher sein, das passt. Und außerdem, der junge Mann, der ihn da geführt hat, der kommt aus der Gegend, der ist da aufgewachsen. In so einem Dorf im Dschungel. Also wenn der es nicht weiß, gell. Aber jetzt gestern, das muss ich noch dazu sagen, hat meine Tochter, haben wir geskypt und hat sie gesagt, weißt du Mama, ein anderer Peruaner, der hat dann gefragt, hat dein Bruder das wirklich gemacht? Hat sie gesagt, ja. Also, hätte ich nie gemacht. Also er hat sich führen lassen. Und Führung, wenn man sich führen lässt, hat, wie ihr gesagt habt, schon ganz viel mit Vertrauen zu tun. Vertraue ich dem Dschungelführer, dem Bergführer? Und wenn es um mein Leben geht, vertraue ich dann wirklich Gott? Vertraue ich das, dass er weiß, welches der beste Weg ist für mich? Wenn ein Ingenieur eine Maschine konstruiert, der Dietmar wird das wissen, wer kennt sich dann bei der Maschine am allerbesten aus? Der, der sie konstruiert hat, oder? Also, wenn es der nicht weiß, der das ganze Ding erfunden und entworfen hat. Und genauso ist es auch mit Gott. Er hat die Welt, das Universum, alles, was drin ist, auch uns Menschen geschaffen. Wir sind seine Geschöpfe. Und warum sollte ich ihm da nicht zutrauen, dass er am besten weiß, wo es lang geht? Weil er der Schöpfer ist, weil er uns alle geschaffen hat. Ja, das so als Voraussetzung, wenn man sich führen lassen will, vertraue ich dem Führer. Und jetzt zum eigentlichen Thema an dem Abend, wie spricht eigentlich Gott zu uns? Wie merkt man, dass jetzt Gott zu mir spricht und nicht vielleicht meine eigene Stimme? Da habe ich in dem Buch, es liegt übrigens draußen, kann man nachher kaufen, Hans-Peter Reuer beschreibt da in dem Buch Nach dem Armen bete weiter. Da kam eine Frau zu ihm, also zu einer Freizeit und so ein Bergprogramm, das sollte da 6 Wochen gehen. Und die hat am ersten Abend hat sie gesagt, also Gott hat mich sowas von hierher geführt. Alle Türen haben sich geöffnet und ich bin so sicher, dass das jetzt mein Weg ist. Gott hat mich daher geführt. Okay. 2 Tage später sind sie dann hoch rauf auf die Alm. Und sie waren dann eine Nacht oben. Es war eine kleine Hütte, alles sehr eng. Geregnet hat es in Strömen, ein WC, keine Dusche. Am nächsten Morgen kam die Frau und gesagt, also Gott hat mich jetzt so geführt und mir so deutlich gemacht, ich muss wieder abreisen. Die Frage bleibt, wer hat jetzt da wirklich gesprochen? Und um das zu unterscheiden, ob jetzt Gott redet oder meine eigene Stimme, um das so ein bisschen nachzuspüren, da sind wir heute Abend hier. Das Erste, wo Gott zu uns spricht, das ist einfach sein Wort, die Bibel. Also in der Bibel, da offenbart er uns einfach so seinen grundlegenden Willen, genau, durch die Gebote. Das ist so die Richtschnur oder die Leitplanke, die uns durchs Leben schon mal führt. Weil die 10 Gebote, die gelten unabhängig von der Zeit, von den Umständen, die gelten einfach. Weil Gott hat gesagt, wenn du dich an die Gebote hältst, als Leitlinie in deinem Leben, dann wird dein Leben gelingen. Dann kannst du mit deinem Umfeld, mit deinen anderen Menschen gut klarkommen. Das sind also gute Richtlinien. Einmal kam ein junger Mann zu mir, er war unverheiratet und wollte zu einem Problem meine Meinung als Christ hören. Er selber war auch Christ und er hat mir erzählt, ja, er hat sich in eine verheiratete Frau verliebt und sie sich in ihn. Und seine Frage war jetzt, können wir nicht als Paar zusammen sein? Was denkt denn Gott darüber? Dann habe ich gesagt, ich glaube, du kennst die Antwort. Du kennst die Gebote, die sagen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib und so weiter. Ja, schon, war die Antwort. Aber es kann doch nicht Zufall sein, wir empfinden so viel füreinander. Kann ich da nicht wirklich so von Gott geführt worden sein? Sonst wären doch unsere Gefühle auch gar nicht so stark. Also man findet da immer viele, viele Gründe. Und da habe ich gesagt, kannst du dir eigentlich vorstellen, wirklich vorstellen, dass Gott jemand so führt, dass er gegen seine eigenen Gebote verstößt? Und er hat gesagt, nee, eigentlich nicht. Und das ist einfach mal so ein ganz wichtiges Raster, die 10 Gebote. Da können wir hundertprozentig sicher sein, dass Gott uns nie so führen würde, dass wir gegen die 10 Gebote verstößen. Also unsere Entscheidungen, wenn wir die mal so durch das Raster der Gebote laufen lassen und es stößt dann nirgends an die Leitplanke, dann ist es schon mal ein wichtiger Schritt. Das geht mit dem Lügen oder mit dem Betrügen beim Finanzamt oder sonst was geht's weiter. Wie viel Zeit haben wir eigentlich? Sag mal. Okay. Ja, also Gott hat in vielen Bereichen unseres Alltags einfach seinen Willen durch die Gebote schon kundgetan. Das ist relativ unkompliziert, da braucht man auch nicht viel um Führung vielleicht bitten. Einfach ehrlich prüfen. Dann gibt es natürlich auch Wege, die verstoßen gegen keine Gebote und trotzdem weiß ich nicht recht, wie ich jetzt mich entscheiden soll. Und Gott spricht zu uns, wenn wir beten oder auch während wir beten. Und Gebet ist ja ein Gespräch, also reden und hören. Manchmal reden wir und reden und reden und reden, beten zu Gott und beten und vergessen überhaupt das Hören. Wir geben Gott gar keine Chance zu antworten. Also es ist wichtig, dass man, weil ich glaube, dass Gott manchmal auch eher in der Stille zu einem spricht. Aber während man betet, kann man manchmal wirklich schon Antwort von Gott kriegen auf sein Anliegen. Jetzt erzähle ich nochmal ein Beispiel, auch wenn die Zeit vielleicht dann knapp wird. Es war in unserem Urlaub in Griechenland, also nicht das Jahr, sondern ein anderes Mal. Ich habe wahnsinnige Schmerzen gekriegt im Bauchraum und ich wusste, das ist irgendwie, hat es was mit Darm zu tun. Und ich habe auch Fieber gekriegt und, mei, was machst du in Griechenland? Kannst du kein Griechisch, nur Englisch? Weit und breit kein Krankenhaus. Also da habe ich gedacht, na gut, jetzt nimmst du entzündungshemmende Schmerzmittel. Katrin, das ist doch nicht schlecht, oder? Dachte, es handelt sich wahrscheinlich um eine Entzündung, weil ich auch Fieber habe. Aber so wie halt das nachgelassen hat, war alles wieder da. Jeder Schritt hat wehgetan und ich habe einfach nicht gewusst, habe ich gedacht, mei, vielleicht sind auch die Tabletten gerade das Gegenteil bewirken, die vielleicht im Darm oder so. Vielleicht ist es da gerade schlecht, wenn man sowas nimmt. Und ja, ich weiß nur genau, ich war da im Waschhaus in der Früh und ich war richtig verzweifelt. Ich habe gebetet und gesagt, Gott, sag mir doch, was soll ich tun? Soll ich die Tabletten nehmen? Soll ich sie weglassen? Was soll ich tun? Weil es war einfach unerträglich. Und dann war es mir, während ich das so gebetet habe, wie wenn jemand das sagt, ich habe es nicht akustisch gehört, aber wie wenn jemand sagt, vertraust du mir? Und dann war mir das klar. Ja, habe ich gesagt, ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Und dann bin ich raus und habe gesagt, mir keine Tabletten mehr. Und nach 2 Tagen ist es so langsam abgeklungen. Mittlerweile weiß ich, dass es nicht ganz ungefährlich gewesen wäre. Aber ich habe da jetzt während dem Gebet einfach auch eine Antwort gekriegt auf mein Anliegen. Es kann aber auch sein, dass man betet und erst am nächsten Tag eine Antwort kriegt. Und ich glaube, da würde jetzt der Harald noch was dazu sagen. Geht's? So, jetzt da. Ihr hört mich alle, gell? Super. Also, beten und am nächsten Tag die Antwort haben, das geht bei mir oftmals auch nicht. Ich bete jeden Tag und zwar bevor ich ins Bett gehe und bevor ich aufstehe. Und Probleme des Tages, die ich habe, bringe ich im Gebet vor Gott. Und auch Probleme, die ich schon am nächsten Tag sehe, bringe ich auch vor Gott. Oftmals ist es so, dass mir über Nacht nicht eine Stimme einflüstert, was ich jetzt am nächsten Tag tun soll, sondern dass ich aufwache und die Lösung irgendwo parat habe. Ich darf ja andere Menschen oftmals unterstützen, in Unternehmen oder auch im privaten Bereich. Und einmal war es so, da hatte ich am nächsten Tag doch eine sehr intensive Besprechung mit mehreren Menschen in einer Firma. Und da ging es darum, diese Menschen vielleicht dahin zu führen, dass sie ihren inneren und äußeren Widerstand gegen die Unternehmensleitung nochmal überdenken. Und ich wollte doch sehr intensiv mit den Leuten sprechen und da kann ich ab und zu auch ein bisschen kritisch werden. Und ich habe am Tag zuvor darum gebetet, dass ich eine Lösung habe für dieses Problem, das ich so nicht lösen konnte. Und am nächsten Tag wusste ich, ich bin aufgestanden, war sehr gut drauf und habe mit den Menschen ganz offen über meine eigenen Befürchtungen gesprochen, sodass unverrichteter Dinge mir auch die Menschen sehr offen begegnet sind. Und zusammen haben wir dann eine Lösung gefunden, die allen Seiten gerecht wurde. Und das muss ich sagen, das passiert mir nicht jeden Tag. Aber je mehr ich mich intensiv mit Gott auseinandersetze und auch darum bitte und auch die kleinen Zeichen, die jeden Tag irgendwo kommen und für die ich mich bedanke, so wächst meine Beziehung jeden Tag immer intensiver mit Gott. Und da danke ich Gott dafür, dass ich das erleben darf, weil es erfüllt mein Leben und es macht mich froh. Und wenn man froh ist, kann man auch sehr fröhlich durchs Leben gehen. Und es fällt einem, also mir zumindest, mir fällt das Leben wesentlich leichter durch das Gebet, weil ich kann meine Belastung abgeben und ich bekomme immer etwas zurück. Danke, Marianne. Ich danke dir, Harald. Ja, wie er schon gesagt hat, wenn man mit Gott so unterwegs ist, ich glaube, man kann das auch richtig einüben, das Hören auf Gott. Weil, wenn wir es uns vorstellen, je mehr oder intensiver man mit der anderen Person zusammen ist, umso mehr wird man auch diese Stimme der anderen Person wahrnehmen, raushören, unter vielen anderen Stimmen. Und so ist es auch mit Gott. Also wenn wir betend mit ihm unterwegs sind, das kann man beim Spaziergang, wenn man im Auto fährt zur Arbeit, das Radio auslassen, dafür beten. Also es gibt jeden Tag viele Möglichkeiten, die man da einfach auch für die Zeit mit Gott nutzen kann. Ja, Gott gebraucht manchmal auch Bibelworte, die mir weiterhelfen. Ich wurde vor einiger Zeit zu einer Person gerufen, die hat einen ganz, ganz großen Schmerz. Also keinen körperlichen Schmerz, sondern einen inneren Schmerz. Und die wollte, dass ich sie besuche. Und mir war also richtig bang, kann man sagen, ja. Ich habe gedacht, wie begegne ich der Person? Was soll ich das sagen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Und zuerst denkt man natürlich, kann ich mir da irgendwie drumherum drücken, aber es ging nicht. Und ich habe gebetet und gesagt, Gott, zeig mir, wie ich das machen soll. Gib mir ein Wort vom Trost oder irgendwas, wie ich das machen soll. Aber es kam keine Eingebung. Und an dem Tag, als ich dann dahin sollte, habe ich dann in der Früh das Losungsbuch genommen. Also manche kennen das vielleicht, das ist jetzt von 2015 schon. Das von 14 hat meine Mama mitgenommen. Und da ist für jeden Tag sind so zwei Verse aus der Bibel, eine aus dem Alten, eine aus dem Neuen Testament drin. Und habe ich gedacht, naja gut, jetzt schaue ich mal, welcher Vers mich heute vielleicht so begleitet durch den Tag. Und da schlage ich das auf und da stand in Hiob 2 folgender Vers. Also Hiob, wer die Gestalt vielleicht das nicht kennt aus der Bibel, der war ein sehr gottesfürchtiger, reicher Mann und er hat alles verloren. Sein Reichtum, seine Söhne, Töchter und selber wurde er krank, er war voller Geschwüre. Und da kommt jetzt der Vers. Als die drei Freunde Hiobs das Unglück hörten, das über ihn gekommen war, kamen sie und saßen mit ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte und redeten nichts mit ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Da konnte ich dann eigentlich nur Gott danken und sagen, jawohl, jetzt weiß ich's, wie ich da hingehen soll. Einfach nur zuhören. Keine klugen Reden schwingen, irgendwie meinen, einfach zuhören. Und das war dann auch genau richtig. Also keine 7 Tage, aber immerhin 2 Stunden. Ja, Gott hat mich da geführt, erstens, weil ich ihn gefragt habe und zweitens durch ein Bibelwort hat er mir gezeigt, wie ich mich verhalten soll. Manchmal spricht Gott aber auch auf andere oder ungewöhnliche Weise. In der Bibel stehen ja auch Geschichten, dass Gott, sagen wir, mit hörbarer Stimme gesprochen hat. Beim Samuel oder er hat Engel geschickt, bei der Maria. Oder manchmal haben Leute auch so Träume oder Visionen gehabt. Also ich kann mir jetzt eher nicht vorstellen, dass man Gott akustisch hört. Ich weiß es nicht, aber ich kann mir es jetzt nicht so vorstellen. Aber ich weiß, dass Gott auch durch Träume mal zu einem redet. Muss man vielleicht auch vorsichtig sein, weil. Aber manchmal kann wirklich einem Gott durch einen Traum was klar machen. Es kann passieren. Also ich war doch vor einiger Zeit im Gottesdienst mit jemand anders, nicht hier in der Gegend, weiter weg. Und der Gottesdienst, der war einfach irgendwie chaotisch. Also haben wir so hinterher drüber geredet und da habe ich gesagt, also weißt du, eigentlich das Einzige im ganzen Gottesdienst, das war die Begrüßung, die mir was gegeben hat. Und zwar hat da jemand gesagt, da ging es um Früchte. Und die hat gesagt, ja, also wenn jeder Mensch nicht immer sagen würde oder fragen würde, was will ich jetzt machen oder tun, sondern einfach fragen würde, Gott, was willst du, dass ich tun soll? Dann würden wir Früchte bringen. Und hat gesagt, und das war eigentlich das Einzige im ganzen Gottesdienst. Und hat die andere zu mir gesagt, ja, genau, das war mein Problem. Ich habe immer gefragt, was will ich machen? Und ich habe ganz vergessen zu fragen, was will Gott eigentlich? Und hat sie mir erzählt, sie hatte, wie ihr das dann klar wurde. Sie hatte einen Traum gehabt. Also sie hat sich richtig aufgeschafft, auch von ihrem Beruf her. Sie hat immer gemeint, sie muss Menschen helfen, retten und also, ja, wie es halt manchmal in solchen Berufen ist. Und dann hat sie mal einen Traum gehabt, der war so schrecklich. Das war ein regelrechter Albtraum. Sie war da im Kaufhaus und da war ein Terroranschlag und sie musste die Leute aus dem Kaufhaus rausführen und das Tor war zu und sie musste dann irgendeinen Code eingeben und sie hat gar nicht gewusst, welchen und dann hat sie dann irgendwie dann doch den Code eingeben und dann stand plötzlich im Display, bevor die Tür aufging, es ist vollbracht. Und da ist er aufgewacht und hat sie gewusst, ich Idiot. Gott hat alles vollbracht. Ich brauche das alles gar nicht machen. Er macht's doch. Also so hat ihr Gott im Traum das klar gemacht, ihre Lebenssituation, was da falsch läuft. Ja, dann als viertens, manchmal führt Gott, oder nicht manchmal, immer, auch durch unseren gesunden Menschenverstand. Als Christ heißt ja nicht, dass man Verstand nicht mehr gebrauchen soll. Manche sagen, ja, jetzt geht es nur noch um Glauben, Verstand legen wir mal lieber weg. Nein, Gott hat uns den Verstand gegeben und wir sollen ihn gebrauchen. Sonst hätte er uns ja nicht gegeben. Und dann könnte es ja passieren, wenn man nämlich meint, ich bin zu faul, um selber nachzudenken. Kann man es lesen? Dann sagt, ja, ich habe eigentlich gar keine Lust, mir zu überlegen, was ich in meinem Leben machen soll. Mach mir doch einfach eine Tür auf. Und dann? Klack, klack, klack. Tja, dann steht man wieder da. Man muss selber überlegen. Wenn sie alle zubleiben, zeigt ja auch schon was. Ja, manchmal geht eine Tür auf und dann ist es die vielleicht. Aber manchmal sagt Gott, du überleg einfach mal selber. Überleg doch mal, welcher Beruf passt denn zu dir? Was liegt dir denn eigentlich? Du musst nicht unbedingt Missionar werden, weil du meinst, nur da kannst du Gott richtig dienen. Nee, überleg, was dir passt, was dir liegt. Oder auch bei der Partnerwahl. Überleg, passt ihr geistlich zusammen? Ist dir der Glaube wichtig, am anderen aber nicht? Passt es vielleicht doch nicht so. Ja. Zeit drängt. Der nächste Punkt. Gott führt manchmal auch durch den Rat von anderen Menschen. Weil bei manchen Entscheidungen ist auch wirklich gut, wenn man mit jemandem drüber spricht. Aber wen soll man fragen, wenn wir einen Rat brauchen? Man kann da nicht zu jedem gehen. Mein Schwager, der ist vor kurzem gestorben, der war 18 Jahre älter als ich. Und als Jugendliche hat er mich ziemlich stark geprägt und ich habe ihn oft um Rat gefragt. Und ich habe mir bei der Beerdigung nochmal überlegt, warum eigentlich gerade ihn? Warum habe ich mir ihn gewählt? Und dann habe ich drei Antworten. Erstens, er war eine geistliche Autorität. Er hat sich selber an die Regeln, an die Gebote gehalten. Ich konnte sicher sein, dass er mir nicht irgendeinen Rat gibt, der gegen diese Leitplanken da stößt oder gegen die Richtlinien Gottes. Das Zweite, ich habe gewusst, er wird mir nie nach dem Mund reden. Manchmal hat man ja so Leute, wenn man weiß, wenn man was Bestimmtes will, dann gehe ich zu dem, der bestätigt mich dann eher. Oder als Kind habe ich genau gewusst, das muss ich beim Papa fragen und das muss ich bei der Mama fragen. Aber das wusste ich, das macht er nicht. Sondern er sagt mir ganz klar, was Sache ist. Und das Dritte, was ich auch wichtig fand, er hat mich immer zum Selberdenken angehalten. Er hat mir seine Sicht der Dinge gesagt, aber er wollte immer, dass ich selber prüfe, ob das auch das Richtige ist. Denn letztlich ist jede Entscheidung immer eine Entscheidung zwischen mir und Gott. Und ich bin sehr skeptisch, wenn jemand kommt, hat mir mal jemand erzählt, es kam jemand zu ihm und hat gesagt, oh, Gott hat mir aufs Herz gelegt, du sollst dies oder jenes tun. Dann hat er noch einfach geantwortet und hat gesagt, soll man Gott selber sagen. Also ich glaube nicht, dass ein anderer für mich weiß, was ich tun muss. Anregungen geben, Denkanstöße, ganz klar. Zudem soll man auch mit anderen reden. Ja. Es gibt, glaube ich, nur mehr Punkte, wie Gott uns führt oder wie er zu uns redet, uns klar macht, was er will. Das ist nur etwas. Vielleicht habt ihr ganz andere Erfahrungen gemacht. Könnt ihr dann in der Gruppe nachher besprechen. Aber eins möchte ich nur sagen, wenn wir Gott vertrauen als Führer, dann dürfen wir auch erwarten, dass er uns führt, dass er zu uns redet. Das hat er nämlich versprochen. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass wir alle Fehler machen. Wir gehen nicht immer den ganz geraden Weg. Unsere Wege sind oft krumm. Wie oft haben wir schon versucht, den eigenen Willen als Gottes Willen so durchzusetzen. Oft wird dann Murks draus. Aber egal, welch krumme Wege mir dann eingeschlagen haben, Gott kann daraus was Gutes machen. Da bin ich ganz sicher. Und da gibt es so ein Wort, das heißt, Gott schreibt auch auf krummen Wegen gerade, wenn wir ihm vertrauen. Vielen Dank.